Die letzte Dreiviertelstunde ist jetzt mit Rock'n'Roll-Balladen haben wir hier. Und zwar fangen wir an mit Gene Vincent und zwar Unchained Melody. 1945 wurde das Original eingespielt von Al Hibbler, einem blinden Sänger. Und wie gesagt, die Coverversion von Gene Vincent and His Blue Caps entstand 1957 für Capitol Record Unchained Melody. All my love, my darling, I've hungered for your touch. Long, lonely time. Time goes by so slowly. Time can mean so much. Are you still mine? I need you, Lord. I need you, Lord. Godspeed. To love to me. So slowly, and time can mean so much. Are you still mine? Oh, I need you, love. I need you, love. God. To me. War das schön? Gene Vincent and His Blue Caps, Unchained Melody aus dem Jahr 1957. Für mich die beste Version dieses Songs hier von Gene Vincent eingespielt. Und bis 6 Uhr geht's dann also auch in diesem Stile hier weiter. Wir wollen jetzt natürlich nach der ganzen Aufregung des heißen Rock'n'Rolls natürlich ein bisschen runterkommen. Darum zum Schluss etwas ruhige Stücke. Und Marlene Chuck und Ronnie Barry nahmen ab 1956 als Barry Kids Platten auf und 1959 gab es eine Single-Veröffentlichung als Ronnie und Marlene und der Titel, der da logisch heißt, Marlene. Marlene, Marlene, Marlene, oh, you're the best. Oh, let me tell you more, she's a Lange Nacht des Rock'n'Roll, die längste Rock'n'Roll-Sendung im Berliner Hörfunk, so behaupte ich es jedenfalls, 7 Stunden 420 Minuten und wir haben noch circa 40 Minuten. Der Gründer der nächsten Band war Randy David und als Randy and the Rockets musizierten sie zwischen 1957 und 1972 und genau in der Zeit ist der Titel Is It True entstanden. Der großartige aus Missouri stammende Rockabilly Glenn Glenn hier mit einer herrlichen Ballade Kathleen. Dies allerdings ist von ihm nur eine Coverversion. Das Original stammte von Wally Lewis aus dem Jahr 1958. My baby's name is Kathleen. All the others think she's quite the thing. Loving Dolly, Kathleen. Kathleen. Her ambition is the movie screen. I can never make her mind a scene. Loving Dolly, Kathleen. Jukebox playing, baby. Bobby Soxers, maybe. All of this and then some. for she's the one that I adore. Magazine, coats and candy make the perfect dream. Even in a pair of old blue jeans, love and Dolly. Dream. Even in a pair of old blue jeans, love and Dolly. Die lange Nacht des Rock'n'Roll hier am offenen Kanal auf 92,6. Am Mikrofon, mein Name ist Thomas Vogt. Oh, she was my first love. I love her so. She was the only one I wanted to know. But you took my place. Forever I'll be walking alone with no love for me. But she was my baby, you were my friend, but you stole my baby, and this is the end. But there's no escaping the future I see. Since you were my old love, there's no love for me. Oh, she was my baby, you were my friend, but you stole my baby. Yes, this is the end. But there's no escaping the future I see. Since you're with my old love, there's no love for me. There's no love for me. Das war Bob Berry mit No Love For Me. Alan Hartley Turpin ist sein eigentlicher Name. Als Al Hartley veröffentlichte er zwei Singles. Die eine stammt aus dem Jahr 1962 für Hermitage Records aufgenommen. Und davon gibt es die A-Seite, Every Little Teardrop, Al Hartley and the Heartbeats. Now that you know the meaning. In der von Buddy Knox geführten Band Rhythm and Orchards spielte Jimmy Bowen eigentlich die Bassgitarre, aber auch eher sang, so zum Beispiel bei dem Stück Whenever I'm Lonely aus dem Jahr 1958. Whenever I'm lonely, I'm lonely for you. Whenever I cry, I'm crying for you. My love meant nothing at all to you. Whenever I'm lonely, I'm lonely for you. Whenever I cry, I'm crying for you. Whatever I do, I'm doing for you. My love meant nothing at all to you. Whenever I'm lonely, I'm lonely for you. I have loved you forever, it seems. Raised in my dreams. Whenever I'm lonely, I'm lonely for you. Whenever I cry, I'm crying for you. My love meant nothing at all to you. Whenever I'm lonely, I'm lonely for you, lonely for you, lonely for you, lonely for you, lonely for you, lonely for you. Whenever I'm lonely. Na, ich kann es leider nicht so gut wie Jimmy Bowen hier. Herrlich dargeboten aus dem Jahr 58. Jim Pewter, ein amerikanischer DJ, den einige sicherlich kennen durch seine Jim Pewter Show beim AFN. Aber er war nicht nur DJ, sondern er versuchte sich auch als Sänger. Und das finde ich grandios, so wie hier mit dem Titel Little Girl. Thank you. Sanford Clark hatte 1956 mit dem schlichten Titel Der Narr, auf Englisch The Fool, seinen größten Hit. Für uns wird er aber nun einen Song aus dem Jahr 1959 präsentieren, nämlich Son of a Gun. It hurts to be told when you're not very old that you're an outlaw son. And the older you get, they won't let you forget that you're the son of a gun, a bad, bad gun, the son of a gun. And then you meet someone so sweet, and she says her heart you've won. But her old dad gets awfully mad, she'll marry no son of a gun, a bad, bad gun, the son of a gun. One day her dad must face a bad outlaw with a gun. But you're quick on the draw and you save her paw, you know, good son of a gun, a bad, bad gun, you son of a gun. Now everyone who is someone is proud of the outlaw son. Now you're one of the crowd, her dad's so proud, she'll marry the son of a gun, a bad, bad gun, the son of a gun. Wenn Sie Gefallen an den 50er und 60er Jahren gefunden haben, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ich Sie am kommenden Mittwoch dann wieder hören könnte. Das wäre dann zwischen 16 und 17 Uhr live. Dann hier also mittwochs immer alle 14 Tage, diesmal der 10. Dezember, also zwischen 16 und 17 Uhr. Da ist die Sendung Yesterday, leider bloß eine Stunde lang, 60 Minuten Musik aus den 50er und 60er Jahren. And when she saw Well, you better prove, boy, right from the start. You were so sure when you gave me your heart. Well, I got a girl and a ruby is her name. Ruby, well, she doesn't love me, but I love her just the same. Ruby, Ruby, Ruby, Ruby. Oh, Ruby, Ruby, Ruby. Das war Bob Chappell and the Royals mit Ruby Be Mine und davor hörten wir Don West und Lover's Lane. Von Buddy Knox, der bereits seit 1999 tot ist, hören wir einen Titel aus dem Jahr 1961, als er bei Liberty Records unter Vertrag war und hier der herrliche Titel All by Myself. Well, I don't love me. I don't want nobody to care. I just want to be alone by myself. All by myself. Oh, that's all I want. That's all I want. Don't want no trouble like I had before. Don't want no heartaches hanging around my all I want to be a Der wohl erfolgreichste in Kanada geborene Rock'n'Roll-Sänger ist Jack Scott. 1946 wechselten er und seine Familie nach Detroit. Das Gitarrespielen lernte Scott von seinem Vater. Mit 18 Jahren formierte er die Southern Drifters und 1957 unterschrieb er als Solokünstler einen Schallplattenvertrag bei ABC Paramount. Hank Williams schrieb 1951 den Song I Can't Help It, If I'm Still in Love with You. 1958 machte Jack Scott seine Version davon. Today I passed you on the street, and my heart fell at your feet. I can't help it if I'm still in love with you. Somebody else and he looked so satisfied. I can't help it if I'm still in love with you. In love with you. A picture from the past came slowly. As I brushed your arm and walked so close to you, then suddenly I got that old time feeling. I can't help it if I'm still in love with you. It's hard to know another's lips will kiss you, and hold you just the way I used to do. Heaven only knows how much I miss you. I can't help it if I'm still in love with you. In love with you. Schade, die Uhrzeit zeigt hier noch 9 Minuten, gerade wo ich jetzt hier wieder wach wäre, könnte also noch ein paar Stunden senden, aber es soll nicht sein. Nun gut, aus dem Jahr 1959, Johnny Whelan, The Road of Heartache. Take the road of heartaches if you're feeling blue. Take the road of heartaches if your lover is untrue. When you think you're gonna cry, I'll tell you what to do. Take the road of heartaches. There's always room for you. Take the road of heartaches. Will follow after me. Take the road of heartaches. So everyone can see that your love is not a game, that it is really real. Take the road of heartaches, and you'll know how I feel. I am so blue. Herrliches Liedgut hier, Leon and the Rockets und der Titel Biggest Fool. Ja, das Ende naht und passend dazu gibt es Earl Grants größten Hit hier aus dem Jahre 1958. Er starb 1970 an den Folgen eines Autounfalls und der Titel hier The End. Child, and you let me draw. Tja, wie konnte das passieren? Dwight James hat sich einfach vorgedrängelt hier mit seinen Rocking Nights und der Titel Just For You. Aber jetzt verspreche ich es. Earl Grant, The End. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all been told. But our love has a treasure our hearts can always spend, and it has a story without any end. End of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on till the end. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go. But just tell me you love me, and you are only mine, and our love will go on till the end of time, till the end of Mit Jimmy Crane und dem Instrumental Morning Rock passend natürlich geht die lange Nacht des Rock'n'Roll, wohl die längste Rock'n'Roll-Sendung hier im Berliner Radio, zu Ende. Ich möchte mich bedanken, oder wir wollen uns natürlich bedanken für die Anrufe, die wir hier hatten, dass sie auch hoffentlich bis zum Schluss durchgehalten haben. Nochmal herzlichen Dank. Machen Sie es gut. Wir hören uns wieder am Mittwoch, am 10. Dezember in der Zeit zwischen 16 und 17 Uhr. Verantwortlich war Thomas Vogt und auch für die Moderation, so ein bisschen jedenfalls, und natürlich auch der DJ Michael. Und ich wünsche euch eine entspannte Bettruhe und immer noch denken: Keep on rocking, folks. Ciao, ciao, bye bye. Macht's gut. Ciao.